Natur und Kultur. Wachstum ist angeboren. Die Maximalgröße, die ein Mensch erreichen kann, ist in den Genen festgelegt. Kinder wachsen aber nicht einfach so, sondern sie müssen gut ernährt werden, sonst können sie sich nicht dem Bauplan entsprechend entwickeln. Beim Wachstum kann, wie bei allen angeborenen Fähigkeiten, etwas dazwischenkommen. Ebenso bei der Farbwahrnehmung, die man Kindern nicht beibringen kann. Sind jedoch die zuständigen Gene geschädigt, kommen sie farbblind zur Welt. Angeboren heißt also nicht, tritt zwingend auf oder ist unveränderlich. Darin liegt ein verbreitetes Fehlurteil über evolutionäre Thesen. Dass beispielsweise Angst als Warnmechanismus angeboren ist, bedeutet vielmehr, dass es eine biologische Voreinstellung gibt. Ein guter Beleg dafür ist, dass Angst bei allen Menschen vorkommt, sich unabhängig von der individuellen Prägung ausbildet und nicht erlernbar ist. Man kann Kindern zwar Angst machen, aber man kann sie nicht dazu erziehen, in dunklen Kellern Herzklopfen zu bekommen. Geistes- und Sozialwissenschaftler hegen oft einen starken Abwehrreflex gegen die These, dass Eigenschaften und Fähigkeiten angeboren sind. Das hat historische Gründe. Rassisten und Sexisten haben mit der Angeborenheitsthese oft erschütternde Missstände gerechtfertigt. Ein Argument ging ungefähr so: Männer sind stärker als Frauen, also sollen Männer über Frauen das Sagen haben. Oder Weiße sind von Natur aus anderen Rassen überlegen, deshalb ist es richtig, dass sie über sie herrschen. Die falsche Folgerung von Fakten oder oftmals vermeintlichen Fakten auf die Moral nennt man in der Ethik den naturalistischen Fehlschluss. Schon David Hume, der schottische Philosoph der Aufklärung, hat das sinngemäß so ausgedrückt: Aus einem Sein kann man kein Sollen ableiten. Selbst wenn Männer im Durchschnitt stärker als Frauen sind, folgt daraus nicht, dass sie sie beherrschen sollen. Aus Fakten folgen keine Normen. Abgesehen davon kann man oft auch die Prämissen dieser kurzschlüssigen Argumente widerlegen. Die Biologie kennt bei der Spezies Mensch ohnehin keine Rassen, geschweige denn bessere und schlechtere.